Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Der Staat allgemein und natürlich die Knechte wollten mit allen Mitteln heute das Ganze unterlagen. Wirklich mit allen Mitteln. So, hat sie aber nicht geschafft. So. Tattoos auf entblößtem Oberarm, Reichsadler, eiserne Kreuze, die schwarze Sonne der SS, 12 Siegrunen im Strahlenkranz. So, ich soll aber von Olli sagen, der Arm bleibt unten. Aha. Der Arm bleibt unten, kein Hitlergruß, der ist in Deutschland verboten und womöglich Anlass, das Konzert aufzulösen. Dem Publikum ist das bekannt. Es ist Kampf- und Prozess erprobt. Es weiß, wie weit es gehen kann. I love NS kann ich auf den T-Shirts lesen oder Brutal Attack. Dazu das Bild von Pistolen und Handgranaten. Hier in Nienhagen, dem kleinen Ort nördlich des Harz, Sachsen-Anhalt. Wir sind dieses Jahr hier und wir werden auch nächstes Jahr hier sein. Etwa 1300 Skinheads haben sich bei der European Skinhead Party 2014 versammelt. Säße Beate Zschäpe, nicht im Knast. Wären Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos nicht tot, dann wären sie, das sogenannte NSU-Terror-Trio, heute wohl hier in Nienhagen. Unter all den braunen Veteranen. Skinheads, von denen viele wie sie in den 1990er Jahren mit einem gemeinsamen Lebensgefühl groß geworden sind. Einer Mischung aus rassistischer Freizeitgestaltung, Neonazi-Aufmärschen und Straftaten. Nazi-Netzwerk NSU. Ein Feature über Europas extreme Rechte. Von Ralf Hohmann und Thies Marsen. Der NSU-Prozess ist für uns in ganz Europa von besonderer Bedeutung, weil er auf wesentliche Fragen abstellt, wie sie auch für andere Sicherheitslagen in Europa aufgeworfen werden. Und die wichtigste ist ganz klar die Frage nach dem Versagen der Polizei und der Sicherheitsdienste in diesem Fall. Liz Fackety, Direktorin des Londoner Institutes of Race Relations, ein britischer Think Tank zu Rassismus und rechtsextremen Parteien, weltweit aktiv seit den 50er Jahren. Die Frage nach dem Versagen der Sicherheitsbehörden, die Liz Fackety aus London stellt, ist eigentlich eine doppelte Frage. Warum suchte die Polizei jahrelang einen Dönermörder und keine Neonazis? Und hat sich etwas geändert? Oder versagen die Sicherheitsdienste erneut? Der NSU, im Wortsinne der nationalsozialistische Untergrund, gibt es ihn immer noch. Von der europäischen Warte aus betrachtet gilt für mich, wenn diese Praxis in Deutschland vorkommt, dann kann ich davon ausgehen, dass sich das in anderen europäischen Ländern auch so abspielt. Und zwar deshalb, weil in unserer heutigen Gesellschaft all diese Polizeibehörden auf EU-Ebene sich gegenseitig entsprechen, zusammen tagen, Strategien erörtern, mit ähnlichen Grundvoraussetzungen arbeiten. Richter, wo sind Sie aufgewachsen? Zeuge, ich bin normal aufgewachsen. Richter, in Chemnitz. Zeuge, in Karl-Marx-Stadt. 100. Verhandlungstag. Saal des Oberlandesgerichts München, 6. Strafsenat. Der sogenannte NSU-Prozess. Rassistisch motivierter Mord, Totschlag, Bombenanschläge, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Angeklagt Beate Zschäpe, U.A. und andere. Meint Ralf Wohlleben sowie André E., Holger G., Carsten S. Warum diese Abkürzungen? Warum nicht Ross und Reiter nennen? Warum keine Klarnamen? In Zeiten von Google und anderen digitalen Suchmaschinen. Die Stärke des deutschen Rechtsstaats. Auch Nazis haben Grundrechte. Ich entscheide mich, Namen zu nennen, wenn meines Erachtens das öffentliche Interesse überwiegt. Also wichtiger ist als der Schutz der Persönlichkeitsrechte. So sagt es der Pressekodex. Oder das Gericht hat den Namen freigegeben, wie bei Ralf Wohlleben und der Hauptangeklagten, Beate Zschäpe. Zwei weitere Terror-Trio-Mitglieder sind tot. Richter, wann haben Sie Zschäpe, Bönhardt und Mundlos kennengelernt? Zeuge, die sind irgendwann einmal zu mir gekommen. Die haben geklingelt und gefragt, ob sie bei mir schlafen können. Das war's. Zeuge in München am 100. Verhandlungstag, Thomas R., 44 Jahre, Glatze, Vollbart, Brille. Er trägt Latzhose und ein blau-weiß gestreiftes Sweatshirt. Über Thomas R. weiß man übrigens, dass er einer der Macher des Chemnitzer Fernsehens Sachsens Glanz war. Das Neonazi-Blatt ist mittlerweile verboten. Richter, was sagen Ihnen Begriffe wie Blood and Honor? Zeuge, ja, das ist eine verbotene Organisation. Was soll ich dazu sagen? Das wird wohl ziemlich jeder wissen, oder? Richter, die 88er, was sagt Ihnen das? Zeuge, dass das eine Zahl ist, die mit irgendwas in Zusammenhang gebracht wird. Richter, mit was? Zeuge, muss ich doch hier jetzt nicht sagen. Richter, doch. Zeuge, tut mir leid. Langes Schweigen. Richter, wofür steht die Zahl? Zeuge, ich weiß es nicht. Die Zahl 88 ist Nazi-Jargon. Die 88 kodiert die Buchstaben des Alphabets. 8 meint den achten Buchstaben H. 88 bedeutet zweimal H, also Heil Hitler. Der Hitlergruß ist je nach Land ganz oder teilweise verboten. Verwendet jemand 88 als Code, geht es also darum, diese strafbare Handlung zu vertuschen. Richter, haben die 88er etwas mit Blood and Honor zu tun? Zeuge, eigentlich nicht. 18, 14, 28, 38, 88. Es gibt zahlreiche Kürzel, die in der Neonazi-Szene verwendet werden und immer auf das Gleiche hinauslaufen. Verehrung für Adolf Hitler, Rassenhass, Antisemitismus. Das Nazi-Kürzel für Blood and Honor ist übrigens 28. Richter, hatten Sie etwas mit Blood and Honor zu tun? Zeuge, ich habe damals ein bisschen was mitgemacht. Ja, Richter, was? Zeuge, Konzerte organisiert. Richter, welche Konzerte waren das? Zeuge, verschiedene deutsche und internationale Gruppen in Deutschland. Richter, welche Leute gehörten dazu? Zeuge, das will ich nicht sagen. Richter, das müssen Sie schon sagen, bitteschön. Zeuge, das will ich aber nicht. Richter, dann müssen Sie damit rechnen, dass wir gegen Sie Ordnungsmittel einlegen. Zeuge, ja. Der Zeuge hat allen Grund zur Vorsicht. Blood and Honor ist in Deutschland seit 2000 verboten. Diese Art Bruderschaft von Neonazis bildet nach dem Vorbild von Rockerclubs Divisions, Chapters und hat Supporters. Im Übrigen ist ein deutsches Verbot auch nicht so bedeutend. Blood and Honor war immer transnational. Europa, Australien, USA. Wenn es in einem Land eng wird, CD-Produktionen verboten oder Homepages gesperrt werden, dann verlegt das Netzwerk sie in ein anderes Land. Blood and Honor, das steht für die Inszenierung eines gemeinsamen Lebensgefühls. Partys, Konzerte, Einkaufen in rechtsextremen Läden, Aktivitäten mit Eventcharakter. Freizeitgestaltung mit Ideologie. Eine Erlebniswelt für Neonazis. Rund um die Uhr. Der neue Ansatz war natürlich auch, dass sie gesagt haben, wir müssen das zum Geschäftsfeld entwickeln. Ja? Wir müssen die Kultur professionell aufarbeiten und einsetzen, um Leute zu politisieren und B, um natürlich die Kassen unserer Organisation, unserer Strukturen zu füllen. Michael Weiß, Rechtsrock-Experte. Was natürlich oft genug dann bedeutet hat, dass man sich die eigenen Taschen gefüllt hat, aber letztendlich sind da Millionen umgesetzt worden. Wir European Skinhead Party, Nienhagen, Sommer 2014. Ein untersetzter Kurzhaariger mit Brille eilt zügig Richtung Einlass. Yves Ramel, Betreiber von PC Records in Chemnitz. Die Millionäre der Szene. Oh, Herr Ramel. Ah, sehr interessant. Der hat den Döner-Song gemacht. Solche Konzerte sind für Yves Ramel Kontaktbörse, genauso wie Kundenpflege und Kollegentreff. Mehrere hunderttausend Euro Umsatz im Jahr verzeichnet Yves Ramel mit seinem Chemnitzer Rechtsrockgeschäft. Dort gibt es alles, was es für die Rund-um-die-Uhr-Erlebniswelt der Neonazis braucht. Die Nähe zum Terrortrio inklusive. Also hier jetzt im Moment laufen gerade Anna und Pride Leute vorbei, die offensichtlich auch als Ordner mit engagiert sind oder zumindest zum Organisationszusammenhang zählen. Also Anna und Pride, da muss man vorsichtig sein, was man sagt, macht eigentlich das Gleiche wie Blood and Honor. Es sieht nicht nur ähnlich aus, hat nicht nur einen ähnlichen Namen, sondern es ist eben auch, es gibt eindeutige Überschneidungen, die eigentlich auch juristisch nachprüfbar sein müssten. Thorsten Hanel. Er arbeitet für Miteinander e.V., eine Organisation, die in Sachsen-Anhalt die Neonazi-Szene im Auge behält. Bei internationalen Blood and Honor Konzerten treten dann eben auch Bands auf als German Support, wo dann eben das Anna and Pride-Logo zum Beispiel zu sehen ist. Es sind Bands, die hier spielen, die ganz klar im Ausland als Blood and Honor Bands spielen und so. Die Netzwerke wählen sich neue Namen, doch es bleiben die alten Bekannten. Sie bilden eine Szene, aus der auch das sogenannte Terror-Trio hervorgegangen ist. Tschäpe, Mundlos, Böhnhardt. Sie haben natürlich mit Konzerten angefangen, mit Saufgelagen, haben sich dann nicht nur als Besucher zu den Konzerten begeben, sondern haben angefangen, mit den Tonträgern zu handeln. Sie haben angefangen, gestalterisch tätig zu sein. Sie haben Kontakte zu den Labels, zu den Blood and Honor Machern, die ja auch nach dem Verbot noch weiter aktiv waren. Andrea Röpke, Sachverständige im ehemaligen NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Wie weit gingen diese Kontakte zu Blood and Honor Drahtziehern? Was heißt Kontakte im Fall des mörderischen Trios genau? Gingen sie sogar so weit, dass das Trio ganz im Sinne und mit Wissen und mit Unterstützung der verbotenen Organisation handelte? Wir haben bei den Ermittlungen ja auch umfassend das Umfeld des Trios durchleuchtet. Es sind dabei keine Tatsachen bekannt geworden, die auf eine Vernetzung oder Verstrickung des Trios mit anderen rechtsextremistischen Gruppen oder Netzwerken hingedeutet hätten. Bundesanwalt Herbert Diemer, Vertreter der Anklage im Münchner NSU-Prozess. Dass einzelne Kontaktpersonen des Trios oder auch einzelne Unterstützer oder Helfer in solchen anderen rechtsextremistischen Netzwerken eingebunden waren, ist möglich, aber eine Vernetzung des NSU in andere rechtsextremistische Netzwerke oder Gruppierungen, sei es Blood and Honor oder andere, hat nicht stattgefunden nach unseren Erkenntnissen. Nach anderen Erkenntnissen gibt es diese Vernetzung durchaus. Also ich glaube auch, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt beide viel, viel tiefer im braunen Geschäft waren, also auch im Umfeld von Blood and Honor geschäftsmäßig aktiv waren. Das heißt, wir nehmen an, dass Mundlos sogar auch Texte verfasst hat für Blood and Honor Fanzines. Zum Beispiel für das Fanzine White Supremacy. Weiße Vorherrschaft. Mundlos profilierte sich also auch als Theoretiker und Ideologe des Netzwerks Blood and Honor. Es zeichnet sich wirklich ab, dass die beiden gestalterisch und sehr intensiv mindestens zum militanten Umfeld und konspirativen Umfeld von Blood and Honor zählten in Thüringen und Sachsen. Mundlos macht Artwork und Merchandising für die rechte Szene. Zum Beispiel für Hendrik Lasch, einschlägiger Geschäftsmann aus Chemnitz mit seinen Szeneläden PC Records und Backstreet Noise. Hendrik Lasch und Uwe Mundlos machen zusammen Nazi-Klamotten mit Comic-Motiv, den sogenannten Skinsons. Mundlos versucht sich also seit den 1990er Jahren als Kreativer, während Böhnhardt gerne mit Sprengstoffen hantiert. Weitere Einnahmequellen für den NSU-Terror: womöglich das Chemnitzer Label Movements Records, Inhaber Jan Werner. Er ist damals auch bei Blood and Honor, an der Spitze des Chapters, also der Sektion Sachsen, sagt der Verfassungsschutz Brandenburg. Und der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zitiert den Bericht eines V-Manns mit den Worten: Jan Werner soll zurzeit den Auftrag haben, die drei Skinheads mit Waffen zu versorgen. Gelder für diese Beschaffungsmaßnahme soll die Blood and Honor Sektion Sachsen bereitgestellt haben. Die Gelder stammen aus Einnahmen aus Konzerten und dem CD-Verkauf. Beweise für Jan Werners Rolle? Bislang keine. Bei den meisten Verstößen oder Straftaten im Fall des NSU käme es wegen der inzwischen eingetretenen Verjährung ohnehin zu keiner strafrechtlichen Verfolgung mehr. Andere Mitglieder der Sektion Sachsen lieferten Sprengstoff oder versuchten Pässe zu besorgen für eine Flucht der drei Skinheads ins Ausland, zum Beispiel nach Südafrika. Das sind die Strukturen, auf die konnten sie zurückgreifen, in der Phase vor ihrem und nach ihrem Untertauchen. Das waren die Leute, über die man wiederum an Leute rangekommen ist, die einen Sprengstoff geliefert haben. Schon 1997 haben sie Sprengstoff gekriegt über so eine kleine Ameisenstraße. Und das waren alles Blood and Honor Leute, die da involviert waren. Michael Weiß, Rechtsrock-Experte. Ohne Blood and Honor hätte es den NSU so nicht gegeben. Womit wir wieder im Münchner Oberlandesgericht sind. Erneut bei der Bundesanwaltschaft, Herbert Diemer. Wir haben weit über 100 Kontaktpersonen überprüft und auch vernommen. Und diese Zahl wird in bestimmten Kreisen dann eben gleichgesetzt mit strafrechtlich relevanten Unterstützern. Das geht natürlich nicht, denn ein Kontakt ist nicht gleich eine strafrechtliche Unterstützung. Es müssen schon stichhaltige Beweise vorliegen, um jemanden wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht zu stellen. Fragt sich spätestens an dieser Stelle nur, wer ist denn in diesem Fall die terroristische Vereinigung? Besteht sie nur aus drei Personen? Aus dem sogenannten Trio? Oder was hätte es für die Ermittlungen bedeutet, wäre die Bundesanwaltschaft von der Annahme einer größeren transnationalen Vereinigung ausgegangen? Beispielsweise Blood and Honor? Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die terroristische Vereinigung mit dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt quasi aufgelöst ist und daher weitere Strukturaufklärung nicht erforderlich ist. Angelika Lex, Rechtsanwältin, vertritt im NSU-Prozess die Witwe des NSU-Opfers Theodoros Bulgarides, ermordet am 15. Juni 2005 in München. Wir sehen das natürlich als Nebenklagevertreterinnen und Vertreter völlig anders. Wir sind der Meinung, dass der NSU natürlich nicht nur aus drei Personen bestanden hat, sondern aus sehr, sehr viel mehr. Und ob hier weiterhin diese Strukturen noch immer intakt sind, das wäre auch ein Anliegen, das in diesem Verfahren zu klären wäre. Die Einzeltrio-Theorie als ermittlungstechnische Taktik und prozessökonomische Optimierung, um irgendwie mal irgendwo anzufangen. Mit Anklage, ersten Ergebnissen, rechtskräftigen Verurteilungen. Das ist verständlich. Aber wie viel Aufklärung bleibt dabei auf der Strecke? Richter, ich lasse in Augenschein nehmen. Das Bekennervideo und seine beiden Vorgängerversionen. Fragen dazu möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren gestellt wissen. 14. Verhandlungstag. Links und rechts im Saal hängen Projektionswände. Darauf zu sehen, Propagandafilme des NSU. Soundtrack, Rechtsrock der Blood and Honor Band Neue Werte aus Stuttgart. Beate Zschäpe scheint immer wieder kurz mit dem Oberkörper im Takt zu wippen. Ihr Verteidiger spricht sie an. Worum es geht, kann ich von der Empore aus nicht hören. Aber die Hauptangeklagte hört auf zu wippen. Neue Werte. Neue, geschrieben mit O-I. Das steht für Oi. Ein Stil der Skinhead-Musik. Neue Wertemusiker importieren die Idee von Blood and Honor aus Großbritannien nach Baden-Württemberg, Mitte der 1990er Jahre. Von Baden-Württemberg aus tritt das Nazi-Netzwerk seinen Siegeszug an. Nach Franken, nach Sachsen, in den Rest der Republik. Neue Werte steht für die neuen Werte der Neonazis. Sie wollen mit Rechtsrock Geld verdienen, das heißt Mittel erwirtschaften, die in der Szene bleiben, zur Finanzierung der rund um die Uhr Neonazi-Erlebniswelt. Sozusagen eine Einheit von Gesang und Tat. Die Idee hatte schon 1987 Blood and Honor-Gründer Ian Stuart Donaldson. Frontman der britischen Band Screwdriver, Nach ihrem Album Blood and Honor benennt er sein Nazi-Netzwerk. Ian Stuart Donaldson stirbt bei einem Autounfall 1993. Kurz vor seinem Tod gibt er sein letztes deutsches Screwdriver-Konzert in Baden-Württemberg. Das war im Steinbruch Lemle bei Waiblingen. Dort trafen sich etwa 400 Neonazis offiziell zu einem Grillfest. Organisiert hatten das Grillfest die sogenannten Kreuzritter für Deutschland. Womit wir zurück im Münchner Gerichtssaal sind. Klammer Nazi-Musik. Hauptangeklagte Beate Zschäpe wippt beim Soundtrack ihres Bekennervideos zum Takt der Band Neue Werte. Hinter ihr sitzt ihr Mitangeklagter Ralf Wohlleben, lange Zeit auch Veranstalter von Neonazi-Konzerten. Daneben seine Verteidigerin Nicole Schneiders. Nicole Schneiders kennt den Sänger von Neue Werte persönlich. Sie hat ihn gerade singen hören. Hat Nicole Schneiders mitgewippt? Neue Werte-Sänger Steffen Hammer ist heute Rechtsanwalt und war Nicole Schneiders Kanzleikollege. Der dritte Sozius, Alexander Heinig, ehemaliger Kreuzritter für Deutschland. Die das letzte Grillfestkonzert für den Blood and Honor Gründer Ian Stuart Donaldson 1993 organisiert hatten. Im Münchner Gerichtssaal sitzen die alten Fans von Blood and Honor wieder beieinander. Was für eine Party! Es gibt ja ganz klare Fakten und Indizien, die darauf hinweisen, dass eben nicht nur die drei die Täter gewesen sein können oder nur die drei hinterm nationalsozialistischen Untergrund stecken. Verfolgt die Bundesanwaltschaft die Neuauflage der Einzeltätertheorie, wie sie bei rechtsextremen Straftaten seit Jahrzehnten üblich scheint, etwa beim Oktoberfestattentat in München 1980. Damals war es der sogenannte Einzeltäter Gundolf Köhler. Seine rechtsextremen Verbindungen blieben unbeachtet und Ermittlungsfehler wurden nie geklärt. Auch nicht die Rolle des Verfassungsschutzes. 10 Jahre später das nächste Desaster, diesmal Ostdeutschland, Beispiel Thüringen. Wehrsportübungen in Jena, Kahla, Saalfeld, Rudolstadt. Bombenattrappen und immer wieder Waffenfunde. Da hat man gesagt, das sind halt junge Männer, da gehört das halt dazu. Man macht sich wichtig in der Szene, wenn man eine Waffe hat. Die spielen nur, die gehen in den Wald und ballern ein bisschen rum, das ist Mackergehabe. Aber man hat nicht gesehen, dass man seine politischen Ziele eben auch bereit ist, mit Waffengewalt durchzusetzen. Martina Renner, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtags, jetzt Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. Das ist ja, glaube ich, eines der ganz großen Vorwürfe, die man an die Ermittlungsbehörden der 90er Jahre machen kann, dass eben damals gerade dieser Erwerb und Umgang mit Waffen und Sprengstoff so verharmlost wurde. Waren solche Untersuchungen politisch unerwünscht? It's definitely not a German thing. It's a European phenomenon. Das ist durchaus kein deutsches Phänomen, sondern ein europaweites. Viele Kommentatoren erklären das mit einem blinden Fleck der europäischen Geheimdienste, wenn es um die extreme Rechte gehe. Was aber noch lange nicht erklärt, wie es dazu kommt. Heutzutage könnte man vielleicht sagen, dass sich die Dienste mehr um den islamistischen Extremismus kümmern, ihn als die größte Herausforderung in Europa sehen und deshalb die rechtsextremen Gefahren herunterspielen. Das kann jedoch keine Entschuldigung sein. In unserer ganzen Nachkriegsgeschichte hat der Faschismus sich immer wieder und wieder Geltung verschafft und erneut behauptet. Deshalb sehe ich überhaupt keinen Grund für irgendeine Entschuldigung der Sicherheitsbehörden, hier einen blinden Fleck zu haben. Liz Fackety, Londoner Sicherheitsexpertin. Folgt auf die Einzeltätertheorie der 1980er Jahre, wie sie vom Oktoberfestattentat bekannt ist, nach der Verharmlosung der 1990er Jahre nun die Einzeltrio-Theorie der 2010er Jahre? Wie ist die Idee eines Einzeltrios überhaupt entstanden? Andreas Förster, Buchautor Geheimsache NSU. Der Fahndungsvorgang bei der Thüringer Polizei und im Thüringer Verfassungsschutz erhielt damals auch den Namen Drilling. Also es ging immer um die drei, die man sucht. Das war in den 1990er Jahren. Man hatte ja die Dreierkonstellation Bönhardt, Schäpe und Mundlos. Dann hat sich dieser Begriff allerdings verfestigt und eingebürgert. Michael Weiß, Rechtsrock-Experte. Das ist tatsächlich historisch eben auch, weil die drei 1998 eben abgetaucht sind. Bei den Ermittlungen stellt sich raus, die drei hingen auch vorher schon immer zusammen. Klar, zu dritt sind sie damals untergetaucht. Dennoch waren sie nicht allein unterwegs, weder beim Untertauchen noch davor. Sie waren ja damals nicht nur zu dritt und haben Schmierereien oder Bombenattrappen verschickt, sondern da waren ja auch immer noch andere dabei aus der Thüringer Szene. Die Fahnder suchen stets nur nach den Drillingen. Auch nach der Selbstenttarnung des NSU 2011. Die SOKO des Bundeskriminalamts heißt erneut Trio. Richter, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie nach § 55 der Strafprozessordnung ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht haben, denn es liegt ein Ermittlungsverfahren gegen Sie vor. Zeugin, ich möchte gerne aussagen. Ich möchte sagen, dass es sehr lange her ist. Ich kann das nur aus Erinnerungsbildern herausschildern. NSU-Prozess München, 89. Verhandlungstag. Zeugin Mandy Struck wohnte zeitweise in Chemnitz. Sie hat den Terroristen einen Pass besorgt und ihre Krankenkassenkarte geliehen. Strucks Identität hat Beate Zschäpe bis zuletzt für das Leben im Untergrund genutzt. Sogar der Impfpass für Zschäpes Katze Lilly lief auf den Namen Mandy Struck. Zeugin, 1998 im Frühjahr hat jemand bei mir an der Tür geklingelt und gefragt, ob ich drei Leute unterbringen kann. Dann ist mir spontan eingefallen, dass die bei Max Florian schlafen können. Ihr Freund war zu der Zeit gerade unterwegs. Er besuchte in Budapest den Tag der Ehre. Blood and Honor organisiert ihn jedes Jahr für Neonazis aus ganz Europa. Damit gedenken sie der Waffen-SS und ungarischen Faschisten. Zeugin, es ging nur um Schlafplätze. Mehr mussten wir nicht wissen. Richter, mehr mussten Sie nicht wissen? Zeugin, ja, mehr mussten wir nicht wissen, da ich ja selber in der rechten Szene war. Ich stand selber zweimal auf der Straße und habe Unterkunft bekommen, ohne dass gefragt wurde, warum, wieso. Ich sah das unter dem Gedanken der Kameradschaftshilfe. Richter, Sie waren in der rechten Szene. Seit wann? Und was heißt das? Zeugin, es war damals eine reine Skinhead-Szene. Alle mit geschorenen Haaren, Springerstiefeln, einfach Party, Spaß. Ich habe mich komplett angepasst und bin genauso rumgelaufen wie die anderen. Mit Politik hat das am Anfang gar nichts zu tun gehabt. Richter, mit wem hatten Sie damals hauptsächlich Kontakt? Zeugin, von Chemnitz aus habe ich die Nürnberger kennengelernt. Mit Christian war ich sehr kurz liiert. Einmal hat er mir eine Bombenbauanleitung aus dem Internet mitgegeben und gemeint, ich soll das abheften. Das kann man immer mal gebrauchen. Harmloses Mitläufertum, Partygirl. Tatsache ist, Mandy Struck war Teil der fränkischen wie der sächsischen Neonazi-Szene. Sie machte, wie früher auch Zschäpe und Mundlos, Knastarbeit und schrieb Strategieartikel in einschlägigen Magazinen über reines Blut und nationalen Widerstand. Nebenkläger. Ihr Autokennzeichen war mal BH88. Wofür steht das? Zeugin. Das hat nichts zu bedeuten. Nebenkläger. Mit BH88 verbinden Sie nicht Blood and Honor und Heil Hitler? Meinen Sie das wirklich? Zeugin. Für mich bedeutet das Bikehalterin Honda Hornet. 1,5 Jahre NSU-Prozess machen klar, wer sich mit dem eng geknüpften Netzwerk der Nazis beschäftigt, dem scheint die Theorie vom isolierten Terrortrio lebensfern. In der Szene kursieren ganz selbstverständlich Bombenbauanleitungen. Selbst wenn die Zeugin irrt, der Verfassungsschutz weiß damals von 15 Homepages mit Bombenbauanleitungen. Das Blood and Honor-Umfeld bietet Unterschlupf, falsche Identitäten, Sprengstoff, Waffen und Geld für Waffen. Fragen werden keine gestellt. Nicht nur langjährige Kenner der rechten Szene üben Kritik. Auch Clemens Binninger, Obmann der CDU-CSU-Fraktion im ehemaligen NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages, räumt ein. Man muss ja einfach sehen, dass wir uns das Wissen über diesen NSU und seine Unterstützerszene beim Untertauchen ja erst erarbeiten mussten. Und am Anfang standen eben nur die drei Namen zunächst mal im Mittelpunkt. Dann kamen ein paar dazu durch polizeiliche Ermittlungen. Und im Laufe der Zeit hat das neu gewonnene Wissen geholfen, Zusammenhänge anders zu bewerten. 10 weitere Ermittlungsverfahren gegen mögliche NSU-Unterstützer sind mittlerweile eingeleitet. Doch die Bundesanwaltschaft bleibt dabei. Der NSU wählte seine Opfer völlig selbstständig aus, führte die Taten alleine durch und bestand auch nur aus 3 Mitgliedern. Wer profitiert von der Eingrenzung der terroristischen Vereinigung auf ein Trio? Ein Trio, von dem 2 Mitglieder tot sind, also nur wieder eine Einzeltäterin übrig bleibt. Wir werden bei der Aufklärung ständig behindert, insbesondere durch die Bundesanwaltschaft, die ganz intensiv versucht, jede Aufklärung des Umfelds, jede Aufklärung von Strukturen zu unterbinden, obwohl mehrfach vollständige Aufklärung versprochen worden ist von Kanzlerin Merkel, auch von der Bundesanwaltschaft. Davon kann im Verfahren meines Erachtens keine Rede sein. Angelika Lex, Rechtsanwältin. Als Vertreterin der Nebenklage hat sie Interesse an einer umfassenden Aufklärung. Man hätte die ganzen rechtsradikalen Strukturen an den Tatorten viel intensiver ermitteln müssen. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Typisch nordenglisches Reihenhaus in einer typisch nordenglischen Straße. Viel dunkler Klinker, handtuchgroßer Garten. Hinter der schlichten Tür erwartet mich Nick Toschek. Seit Jahrzehnten sammelt der britische Autor und Radio-DJ Originaldokumente. Von Neonazis. Von Rassisten, wie es im angloamerikanischen Sprachraum eher heißt. Nick Toschek greift zum Regal, zieht die Turner-Tagebücher heraus. Das Buch, das Hitlers Mein Kampf abgelöst hat. About bombmaking and about striking against the anti-white establishment of America. Die Turner-Tagebücher sind eine Anleitung zur Entfachung eines Rassenkriegs. In Romanform. Auserwählte Arier handeln im Verborgenen. Sie nennen sich The Order. 1978 erscheint die fiktive Geschichte. 5 Jahre später wird The Order Realität. Sie verübten in den 80er Jahren zahlreiche Raubüberfälle. Ihr Führer wurde schließlich von der Polizei gestellt und in einem Gebäude umzingelt. Das Haus fing Feuer und er verbrannte oder er erschoss sich selbst. Ein Muster, das mir bekannt vorkommt. Genau so operierte und endete der NSU. Und The Order waren keine Einzeltäter. I reckon there were about 6-7 cells at least, all operating autonomously. Ich gehe von mindestens 6-7 Zellen aus, die alle autonom operierten. Sie haben sich aber bei Waffenmessen oder Veranstaltungen getroffen, wo sie Ideen austauschten. Und dann gingen sie los und verübten Raubüberfälle, Bombenattentate, griffen Leute an. Ich blättere mit Nick Toschek durch seine umfangreiche Sammlung. Bücher, Flyer, Flugblätter, CDs. Wertvolles Wissen. Gab es dieses Insiderwissen nicht auch bei den deutschen Ermittlungsbehörden? Beispielsweise von einem der zahlreichen V-Männer? Ich jedenfalls erkenne das Muster, wie Neonazis vorgehen und sich tarnen. And they get a huge support network. Und sie hatten ein enormes Netzwerk an Unterstützern und eine Menge an Kurzzeitaktivisten, die nur halb dabei waren. Genau so operierte The Order. Sie hatten verschiedene Orte, wo sie hin konnten, weil sie überall Freunde hatten, die sie unterstützt haben, auch wenn diese nicht selbst aktiv wurden. Wenn in Deutschland von Nationalsozialismus die Rede ist, denkt man an die 1930er und 40er Jahre. Massenorganisationen, Führerkult, Diktatur. Doch heute agiert der Nationalsozialismus nicht in der Regierung, sondern im Untergrund, mit angepassten Strategien, ohne Führer. This idea of leaderless resistance Diese Idee des führerlosen Widerstands hat eine lange Geschichte. Sie geht zurück auf kleine Widerstandszellen, in denen es keinen klaren Führer gibt. Sie operieren einfach auf Grundlage gemeinsamer Regeln, in sehr kleinen Gruppen, sehr effektiv und anonym. The Order, Vorbild für Neonazis in ganz Europa. Bereits seit den 1980er und 90er Jahren. Blood and Honor propagiert die Zellenstruktur. Kampfhandbuch Field Manual, Kapitel 2, Überschrift Organisation. Grundsätzlich ist die Blood and Honor Bewegung als Netzwerk organisiert, dessen Aktivitäten zum Großteil auf führerlosem Widerstand basieren. Kapitel 4 des Field Manual, Überschrift Gewalt und Terror. Die Untergrundzelle sollte ihre Operationen zudem vorsichtig planen und jeden Kontakt zu denjenigen vermeiden, die den legalen Teil des Kampfes führen. Richter, guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Zur Anwesenheit die Verteidigung der Angeklagten Zschäpe, Herr Rechtsanwalt Heer, Herr Rechtsanwalt Stahl, Frau Rechtsanwältin Sturm, die Vertreter der Bundesanwaltschaft. 89. Verhandlungstag im NSU-Prozess. Auf der Zuschauerempore neben mir nimmt ein kleiner Mann Platz, übergewichtig, abrasierte Haare. Der Terrorist Karl-Heinz Statzberger. Er wollte auf die Besucher der Grundsteinlegung des neuen jüdischen Zentrums in München 2003 einen Bombenanschlag verüben. Dafür saß er 4 Jahre und 3 Monate im Gefängnis. Mittlerweile ist er aus der Haft entlassen und macht weiter. Seine Gesinnung trägt Statzberger offen zur Schau. Auf seinem Kapuzenpullover prangt der Schriftzug einer Neonazi-Band. Besser gesagt, der Neonazi-Band überhaupt. Screwdriver. Die Band von Blood and Honor-Gründer Ian Stuart Donaldson. Bis heute eine Kultfigur. Gerade, weil er früh stirbt. Nach Donaldsons Unfalltod 1993 steigt neben Blood and Honor ein weiteres Netzwerk ins braune Musikgeschäft ein. Combat 18. Wieder der bekannte Zahlencode. Combat 18 heißt Kampftruppe Adolf Hitler. Kürzel C-18. C-18. Ihr Zeichen ein SS-Totenkopf. Nach Donaldsons Tod übernimmt Combat 18 die britischen Geschäfte des transnationalen Netzwerks Blood and Honor. Die einen von Combat 18 kümmern sich mehr um Fanzines, Veranstaltungen, Merchandising oder Organisation. Das lukrative Musikbusiness übernimmt Co-Boss Will Browning. William James Browning, Brite, Frontman der Band No Remorse, auf Deutsch Keine Reue. Ein Soldat der Sache Rassenkrieg. Geld aus dem Blood and Honor Label pumpte er in die Planung von Bombenanschlägen, die allerdings fehlschlugen, weil britische und dänische Behörden die Sprengkörper rechtzeitig entdeckten. Das war 1997. 2 Jahre später, 1999, London. 3 Nagelbomben. Das Ziel? Einwandererviertel und Homosexuellenszene. 3 Menschen sind tot, fast 200 verletzt. Währenddessen, also 1999, ist Combat 18 Boss und Musiker Browning unterwegs. Seine Tour durch Ostdeutschland wird vom britischen Geheimdienst überwacht. Am Flughafen Wien lassen ihn die österreichischen Behörden nicht einreisen. Das Konzert in Bayern aber klappt. 26. Juni 1999, nahe Coburg, Franken. Sportplatz der Gemeinde Großheirat. Es spielen Brownings britische Combat 18 Band No Remorse und die norddeutschen Stahlgewitter. 3 Tage vor dem Coburger Konzert, 1. Bombenanschlag des NSU, 23. Juni 1999, Nürnberg. In einer von Migranten betriebenen Kneipe. Rohrbombe als Taschenlampe getarnt, 1 Verletzter. Nur 1 Autostunde entfernt vom Auftrittsort der britischen Nazi-Band. War es ein Willkommensgruß an den großen Combat 18 Boss Browning, den Rassenkrieger und Terrorstrategen, entsprechend der Selbsterklärung des NSU. Mehr als Worte zählen die Taten. Eine Botschaft an die Szene. Nicht nur in London, sondern auch in Nürnberg sind wir bereit für den Rassenkrieg. LKA Bayern 1999. Den Ermittlern entgeht der zeitliche und personelle Zusammenhang zwischen rassistischem Bombenanschlag und rassistischem Konzert. Anhaltspunkte für politische Hintergründe des Vorfalls sind nicht erkennbar. Damals ja, aber heute müsste doch die Bundesanwaltschaft ihre Schlussfolgerung ziehen. Aus transnationalem Blood and Honor Netzwerk, Combat 18 Konzert und NSU-Bombe? Nein, in der Anklageschrift spielt das alles keine Rolle. Das Konzert nicht, nicht einmal der Nürnberger Bombenanschlag. Das Attentat kommt erst durch die Aussage eines Mitangeklagten ans Licht, im Münchner NSU-Prozess. Bis dahin tappt die Bundesanwaltschaft im Dunkeln. In der Neonazi-Szene war der Name NSU bereits seit 2002 bekannt. Damals verschickte die Terrorzelle Geld aus ihren ersten Banküberfällen an rechte Fernsehens und Organisationen, unter anderem an das Nazi-Blatt Weißer Wolf, wo man sich im Editorial der Ausgabe 18 auch artig bedankt. Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen. Zwinkernder Smiley. Der Kampf geht weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Das korrespondiert ein bisschen mit anderen Veröffentlichungen in Nazi-Fanzines. Die Szene hat ja noch nicht über Internetseiten kommuniziert. In der Nürnberger Neonazi-Zeitschrift Der Lanzer beispielsweise sind in ganz vielen Heften Andeutungen, die man heute durchaus als Andeutungen auf den NSU lesen könnte. Das ist nicht geklärt, deswegen muss ich vorsichtig formulieren, aber da wird beispielsweise die Parole mehr als Worte zählen, die Taten, die der NSU in einer der Bekenner-DVDs verwendet hat, auf der Umschlagseite abgedruckt. Robert Andreasch, Referent beim Antifaschistischen Informations- und Dokumentationsarchiv AIDA e.V. in München. Da mögen mutmaßlich drei gemordet haben. Darüber Bescheid, dass es Kameraden sind, wussten wohl deutlich mehr. Und wenn schon die Nazi-Szene zumindest ahnte, wer hinter dem sogenannten Dönermörder wirklich steckt, was wussten die operierenden V-Leute? Eine Nagelbombe, so viel Nägel, wo sie jetzt gerade stehen, überall regnet der Nägel hier auf der Straße. Man wollte einen Massenmord. Mithat Özdemir, Initiative Kolbstraße ist überall. Ich treffe ihn an der Stelle, wo der NSU seine dritte Bombe zündete. 9. Juni 2004, in der Kolbstraße, Köln-Mülheim. 22 Menschen, teils schwer verletzt. Man hat immer gesagt, Dasak, also Knetz, Dasak und Nazis. Man erzählte immer, aber man konnte nicht beweisen. Das war 2004. Die deutschen Behörden beharren, kein terroristischer Hintergrund. Im nahen London dachte die Polizei aber anders. 4 Monate nach dem Kölner Attentat kommt Post, Absender New Scotland Yard. Ein Dossier, 70 Seiten. Beim britischen Staatsschutz ist man hellhörig geworden, denn 1999 in London, 5 Jahre vor Köln, ebenfalls Nagelbomben gegen Migranten. Die Schlussfolgerung? Auch das deutsche Nagelbombenattentat könnte von Neonazis begangen worden sein. Doch die Kölner Polizei legt den Hinweis der britischen Kollegen schnell zu den Akten. Zum Zeitpunkt des Kölner Bombenanschlags sei der Londoner Attentäter ja bereits in Haft gewesen. Er könne also gar nicht der Täter von Köln sein. Spur erledigt. Ist das Dummheit? Zynismus? Absicht? Den Zusammenhang zwischen Terrorismus und militanter Nazi-Musikszene haben die ermittelnden deutschen Behörden nicht erkennen wollen. Sie haben die transnationale Vernetzung der deutschen Neonazis ignoriert. Wir kommen da wieder auf den Anschlag in der Kolbstraße zurück, wo sich der damalige Innenminister, das war 2004, der damalige Innenminister Otto Schily von der SPD noch am selben Tag festlegte, dass es sich nicht um einen Terroranschlag handelt. Damals stand die Fußball-WM in Deutschland an. Der Slogan war schon raus, zu Gast bei Freunden. Da hätte natürlich ein rechtsterroristischer Bombenanschlag überhaupt nicht ins Bild gepasst. Und dieses Bild will man bis heute eben auch beibehalten. Andreas Förster, Autor des Buches Geheimsache NSU. Es hat jetzt eben eine einzelne kleine Terrorzelle gegeben, die ist zerschlagen und damit ist dieses Problem im Griff und wird beherrscht. Dieser Schluss, den die Ermittlungsbehörden im ersten Moment gezogen haben, ist dankbar aufgegriffen worden von allen Beteiligten, auch eben von der Politik. Richter, ich halte Ihnen aus der Aussage der Zeugin Mandy Struck vor, Thomas G. ist Mitglied der Hammerskins. Zeuge, ich möchte nicht darüber reden. Richter, Sie sind verpflichtet, dem Gericht gegenüber zu antworten. Zeuge, ich sage dazu trotzdem nichts. 121. Verhandlungstag. Auf der Zeugenbank Thomas G., 35 Jahre. Die Recherchen für das ARD-Radio-Feature ergeben: Thomas G. war Mitarbeiter einer inzwischen aufgelösten Nazi-Gedächtnisstätte in der Nähe von Leipzig. Mit pseudogermanischen Tingplatz, SS-Rituale. Und die Recherchen ergeben erstmals eine weitere grenzüberschreitende NSU-Verbindung. Die damalige Eigentümerin der Gedächtnisstätte ist auch Eigentümerin des historischen Schildhofs Baumkirch in Südtirol. Und damit zweier wichtiger Tagungshäuser der Neonazis in Sachsen und Südtirol vor der Selbstenttarnung des NSU. Kurze Wege, dichtes Netz. Das europäische Netzwerk des NSU. Die Mordwaffe wird aus der Schweiz beschafft. Schießübungen in Tschechien, Waffenbeschaffung in Belgien, anonymisierte Handykarten aus Schweden, Konzertbesuche in Ungarn, Treffen in Frankreich, Reisen nach Portugal, zahlreiche Bands aus Europa, aus Australien und den USA, Fluchtpläne nach Südafrika. Wer zum Beispiel in Deutschland im Gefängnis saß, konnte sich nach seiner Freilassung Richtung Oberösterreich absetzen. Waffen gehen hin und her. Waffen gehen aus Thüringen nach Österreich, aus Österreich nach Thüringen. Es gibt einen regen Austausch. Und das ist eine Szene. Man kennt sich seit Ende der 90er Jahre. Diese Szene agiert wie eine Bruderschaft. Es sind clandestine Strukturen, in die man kaum von außen eintritt, die kaum öffentlich auch agieren im Rahmen von Aufmärschen, aber die ein gemeinsames Ziel haben, sich bereit zu machen für den bewaffneten Kampf. Martina Renner, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag. Seit Jahren ihr Thema: die transnationale Vernetzung der Neonazi-Szene. Beispiel Österreich. Objekt 21, sogenanntes Führerhauptquartier im oberösterreichischen Desselbrunn. Vor dem Gebäude weht die Reichskriegsflagge. Dahinter gab es einen Grillplatz in Form einer Sonne. Erneut die schwarze Sonne der SS. Die österreichischen Behörden ermitteln: Objekt 21-Mitglieder verdingen sich im Wiener Rotlichtmilieu. Gewaltverbrechen, Brandstiftung, Raub, Einbruch. Gesamtschaden etwa 3,5 Millionen Euro. Das bereits von The Order und dem NSU bekannte Szenario und Muster setzt sich also fort. Bei Raubzügen das Geld holen für den nationalsozialistischen Alltag, Partys mit rechtsextremen Bands und jede Menge Sprengstoff, 10 Kilogramm. Da wird der Waffen-SS gehuldigt, da gibt es Bezüge auf Combat 18 und ähnliches, ganz klar. Die Festplatte wird dann verschlüsselt, zum Beispiel mit C18. Das ist nicht witzig, das ist auch nicht provokant gemeint, sondern das ist klar sozusagen der Kontext, in dem man diese Strukturen einbetten muss. Objekt 21, etwa 200 Anhänger. Verurteilt im Sommer 2014, 7 Personen. Wegen Wiederbetätigung des Nationalsozialismus, so lautet der Straftatbestand nach österreichischem Recht. Ich könnte auch sagen, wegen Wiederbetätigung des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds. Es ist ein großes Problem, dass die Sicherheitsbehörden tatsächlich diese Grenzen kaum überwinden können, die Zusammenhänge wenig sehen und sich vor allem dagegen sträuben, anzuerkennen, dass Neonazis, die kriminell und zwar schwerstkriminell sind, weiterhin Neonazis sind. Während für die Neonazis Grenzen schon längst keine Rolle mehr spielen, ignorieren Sicherheitsbehörden die europäische Entwicklung. Die Londoner Sicherheitsexpertin Liz Fackerty. If the police and intelligence services are Solange Polizei und Geheimdienste die verschiedenen Formen des Rechtsextremismus als nationales Phänomen oder als nationale Aufgabenstellung betrachten, liegen sie völlig daneben. Es zeigt die Ignoranz der Behörden und ihre Unfähigkeit, die veränderten Bedingungen zu verstehen. Und es ist nur noch unglaublich, dass unsere Sicherheitsdienste dieser Entwicklung 20 Jahre hinterherhinken. Tatsächlich ist das beängstigend. Wir hassen das System. Wir hassen diesen Staat. Ein letztes Mal zurück zur European Skinhead Party. Ja, abgesehen davon, dass Angeklagte aus dem NSU-Prozess in den letzten Jahren hier beim Konzert waren, gehört Konzerte mit der Erlebniswelt rechts natürlich ganz klar auch zur Verradikalisierung der Szene. Das heißt, hier bei den Konzerten werden die hochgeputscht, hier wird die Halbillegalität hochgelobt, wird Militanz gefrönt. Neonazi-Events wie in Nienhagen finden überall in Europa statt. Von Italien bis Norwegen, von Portugal bis Polen. 4 europäische Großkonzerte unter dem Label Blood and Honor waren allein für den Sommer 2014 angekündigt. Diese Veranstaltungen, stell sie dir vor wie Rockfestivals, wo Gleichgesinnte zusammenkommen. Wenn du ein wirklich hasserfüllter Rassist bist, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein anderer auf der Straße oder an deiner Arbeitsstelle deine extremen Ansichten teilt. Aber wenn du mit solchen Leuten zusammenkommst, hast du endlich das Gefühl, nicht allein zu sein. Es gibt mehr Leute wie mich, die Juden hassen und Schwarze und Schwule oder was auch immer. Und du kannst mit ihnen zusammensitzen und Witze darüber reißen und darüber reden, was du mit all diesen Leuten am liebsten tun würdest. Es ist gut, es ist richtig und wir werden rausgehen und es tun. Und immer wieder werden Leute rausgehen und es tatsächlich tun. Nazi-Netzwerk NSU. Ein Feature über Europas extreme Rechte. Von Ralf Hohmann und Thies Marsen. Es sprachen Sebastian Weber, Michael Tregor, Helga Fellerer, Rainer Buck. Ihre Protokolle aus dem Gerichtssaal lasen die Reporter des ARD-Pools zum NSU-Prozess Sebastian Hesse, Tim Aßmann, Oliver Bendixen und Thies Marsen. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Karl Bruckmeier. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2014.